Wort war gut, für mich schon genug, für mich schon zu viel, unerwartet und gut. Ich seh nur weiter, im Moment immer weiter, mir gibt's immer zu sehen, ich komm nie mehr zum Stehen. Folgt noch den Rücklichtern, kann noch so weit sehen. Nichts mehr folgen, je länger ich fahr, desto mehr wird es wahr, desto ferner und klarer, wie ein Meter ein Gedanke, wie eine Nacht ein langes Jahr, und je weiter ich fahr, ist nichts mehr wirklich wahr, ich verliere mich und fahr. Ich seh dem Abend lang hinterher, weniger zu reden, weniger ist mehr, kein Wort gesprochen, mein Mund trocken und leer, weniger geredet, weniger ist mehr. Jeder Kilometer ist wie ein gutes Stückchen spät, ein gutes Stückchen weit ist gewonnene Zeit. Ich fahr zu mir, nur weit weg von hier. Solange ich fahr, bin ich da, bin ich nur mir nah. Und verfolgt den Radio. Immer du bist, ich weiß, du guckst jetzt zum Mond, und wie ein Spiegel zeigt er mir dein Gesicht. Bis ich dich vergesse, hat die Zeit noch Gewicht. Braucht es Geduld, braucht es Geduld, braucht es Geduld, braucht es Geduld, braucht es Geduld. Zu reden, weniger ist mehr, kein Wort gesprochen, mein Mund trocken und leer. Weniger zu reden, weniger geredet, weniger ist mehr.